Dialog Nummer 2. Was können Sie über Ihr Familienleben sagen? Ich bin beruflich sehr viel unterwegs. In diesem Jahr war ich zum Beispiel 247 Tage auf verschiedenen Reisen. Und ich wäre unglücklich ohne meine Familie, meine Frau, meinen Sohn. Es ist gut, wenn jemand zu Hause wartet. Ich komme immer wieder gern in mein Haus zu meiner Familie zurück.